Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, diese Frau ist mein Ruin. Und ich möchte mit wahrscheinlich vorwiegend Männern reden, die wirklich dieses sagen. Diese Frau, die ich hier an meiner Seite habe oder hatte, die ist oder war mein Ruin. Ich möchte Geschichten hören von schrecklichen Frauen, von hinterhältigen Frauen, vielleicht aber auch von wunderbaren Frauen, über die man auch sagt, diese Frau bringt mich an den Rand des Ruins. Also wenn ihr mit mir darüber reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, das ist der Lothar und Lothar ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Lothar. Hallo. Diese Frau ist dein Ruin. Welche Frau? Ja, das ist meine Ex-Verlobte, mit der ich bis Oktober 99 zwei Jahre knapp verlobt war. Mhm. Wunderbare Beziehung, hat auch alles wunderbar funktioniert. Mhm. Bis sie eines schönen Tages sagte, dass sie auch auf ihre beste Freundin stehen würde. Mhm. Da war es erstmal umgehauen. Das ist relativ, ja. Relativ. Okay. Also ich habe es dann noch relativ gut verkraftet. Ja. Und da habe ich gesagt, naja gut, okay, wenn du meinst, habe ich da kein Problem mit. Mhm. Und da lief es auf eine Dreierbeziehung hinaus. Da lief es auf eine Dreierbeziehung hinaus? Ja. Mhm. Womit ich auch noch leben konnte. Nur dann fing das halt an, dass halt ihre Freundin halt auch ihre Wohnung verlor, dann bei uns einfach mit einquartiert wurde, ohne mein Wissen. Auf einmal war sie dann da und ich wusste von überhaupt nichts, weil ich eine Woche auf einer Fortbildung war. Mhm. Kann er mir dann sagen, wie jetzt? Ja, ich wohne jetzt bei uns und so nach dem Motto, viel Spaß nach dem Motto. Mhm. Ja, und lief es darauf hinaus, dass ich alleine sämtliche Mieten und sämtliche anderen Zahlungen für drei Personen alleine aufbringen musste. Mhm. Was hat denn deine Hauptfreundin zu der Zeit beruflich gemacht? Die war arbeitslos gewesen. Die war arbeitslos. Zeitpunkt. Mhm. Ja. Und ihre Freundin so. Arbeitet null Bock auf gar nichts. Mhm. So, das ging dir dann finanziell richtig, an die Substanz? Richtig, ja. Ja. Wie ging es dann weiter? Ich vermute mal, dass es nicht nur finanziell Probleme gab, sondern dann auch vielleicht emotionale Probleme. Ja, emotionale Probleme gab es natürlich. Mhm. Also es gab dann im Laufe der Zeit, also pünktlich 11 Tage Stress ohne Ende, weil ich es irgendwann auch nicht mehr eingesehen habe. Mhm. Ich hatte dann teilweise Schulden von 4-stelligen Beträgen, weil es einfach nicht mehr anders haltbar war. Mhm. Und ich war der Dome, der für alles dastehen musste. Du hattest die Schulden von 4-stelligen Beträgen. Ja, das ist richtig. Ja. Miete, Essen, Unterhalt, alles hast du bezahlt. Ja, wie lange habt ihr so gelebt miteinander? Knappes Jahr. Ein knappes Jahr? Ja. So lange schon? Und dann habe ich gesagt, Mädel ist nicht mehr. Mhm. Weil die Nerven ging tierisch. Ich meine, immerhin, ein knappes Jahr ist eine lange Zeit. Habt ihr euch hinterher so in der Endphase nur noch in den Haaren gehabt? Ja, ohne Ende. Also immer. Es gab ewig Stress. Und warum haben die nicht versucht, irgendwie nebenher was zu jobben oder zumindest ein bisschen Geld zu verdienen? Ja, nach dem Motto, der ist ja so von Zeit alles, haben die wahrscheinlich gedacht. Was? Der ist? Der ist ja so doof von Zeit alles. Der ist so doof von Zeit. Ich wundere mich auch, dass du dich so schnell auf diese Dreiergeschichte hast eingelassen. Das klang gerade so locker, nach dem Motto, okay, dann machen wir halt eine Dreierbeziehung. War das so locker? Ja, ich denke mal, es kam halt auch durch die Liebe zu meiner Freundin, dass ich sie halt irgendwie nicht verlieren wollte. Mhm. Aber ja, gerade, wenn du sie so sehr geliebt hast, war das für dich nicht auch schmerzig, dann sie quasi teilen zu müssen mit einem anderen Menschen? Ja, zuerst schon, aber mir war es in dem Moment lieber mit einer Frau zu teilen als mit einem Mann. Mhm. Warum? Ich denke mal, wenn ich es mit der Frau teile, ist es immer noch ein bisschen was anderes, als wenn da noch ein zweiter Kerl mit beihängt, sag ich mal. Warum? Naja, es ist halt irgendwie immer so ein Attribuierkampf, würde ich mal sagen. Weil mir eine Frau irgendwie, weil mir eine Frau schon wesentlich lieber. Du hast dann mit der Freundin, deiner Freundin auch sexuellen Kontakt gehabt? Natürlich. Das auch, ja. Mhm. Jetzt hast du gerade schon von den Schulden gesprochen. Wie hoch verschuldet bist du denn da rausgegangen? Mit ca. 8.500 Mark. Mit 8.500 Mark? Ja. Mhm. Nach gut einem Jahr ungefähr. Ja. Nun ist ja einige Zeit, ein bisschen Zeit ist jetzt vergangen, haben die Frauen denn zumindest ein paar Anstalten mal unternommen, vielleicht etwas zurückzuzahlen? Überhaupt nicht. Wie sieht dein Kontakt heute zu denen aus? Also, zu ihrer Freundin habe ich kaum noch Kontakt. Mhm. Aber gar keinen Kontakt mit ihr, das rufen ganz, ganz selten. Mhm. Wer? Also irgendwie so mal an und sie würde ja gerne nochmal und so, aber in dem lehnt sie wirklich total ab. Mhm. Also nicht mehr. Wer ist denn da aus der Wohnung herausgegangen? Du oder die Frauen? Die Frauen. Die Frauen. Ich habe meine eigene Wohnung behalten. Ja, und wo sind die hingezogen? Das weiß ich bis heute nicht, wo die genau sind. Das weißt du bis heute nicht? Aus dieser Stadt weggezogen, das weiß ich. Ja. Aber keiner sagt, wohin. Also das hört sich so an, als wärst du wirklich so richtig reingezogen worden. Auf Deutsch gesagt, total verarscht. Verarscht worden. Mhm. Was lernst du jetzt daraus, aus dieser Story? Dass man vielleicht auch bei solchen Sachen doch sehr vorsichtig sein sollte und sich nicht mehr so schnell auf sowas einlassen sollte. Und ich werde mich auf sowas auch nicht mehr einlassen. Bist du, das hat mir wirklich gereicht. Mhm. Bist du letztendlich auch enttäuscht von deiner Freundin? Das, natürlich. Ja. Diese Frau, in dem Fall kann man ja sagen, diese Frauen waren meine Ruin, ne? Was du gerade erzählt hast. Ja. Lothar, auf das ist dir nie wieder passiert. Mach's gut, tschüss. Kann ich auch noch eine Nummer haben? Ja, ruf bitte am Tag unter dieser Nummer an. Dann kriegst du das. Okay? Okay. Ciao. Danke, tschüss. Ich kann euch bei der Gelegenheit auch nochmal unsere Anschrift sagen. Da könnt ihr auch Autogramme erbeten oder letztendlich uns schreiben, zu welchem Thema ihr auch immer schreiben wollt. WDR Westdeutscher Rundfunk, Redaktion 1 Live Domian, 50600 Köln. Dann möchte ich euch sagen, wir hatten ja vorige Woche die Svenja hier in der Sendung. Svenja war die Anruferin, die erzählt hat, dass sie aufgrund einer sehr schweren Krebserkrankung und einer erneuten Chemotherapie ihre Jungs ins Heim hat gehen müssen. Und das war ein sehr bewegendes Gespräch. Ich glaube, diejenigen, die dabei waren, werden sich gut daran erinnern. Wir haben eine Unzahl, aber wirklich eine Unzahl von Post bekommen. Ich möchte euch nur sagen, dass diese Post in guten Händen ist. Wir werden die natürlich wie versprochen an Svenja weiterleiten. Ich bedanke mich, wir bedanken uns auf jeden Fall bei euch für so viel Anteilnahme. Wir finden das ganz toll und ganz riesig. Und nochmals, die Post kommt dahin, wo sie auch hinkommen soll. Vielen Dank nochmal. Jetzt ist der Frank dran und Frank ist 38 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen Jürgen. Es wird eine reine Männersendung, ne? Vermute ich mal. Ja, obwohl, es können natürlich auch lesbische Frauen anrufen, die sagen, diese Frau ist mein Ruin. Ja, aber so viele werden es wohl hoffentlich nicht sein. Ne? So viele werden es hoffentlich nicht sein, nee. Man muss das ja nicht nur so negativ sehen. Ne? Man kann das ja auch positiv sehen, dass man sagt, ich finde diese Frau so großartig, dass ich mich, ja, dann ist es doch schon irgendwie negativ, fast total verschuldet habe, zum Beispiel für sie. Wie ja, das sollte man natürlich möglicherweise nicht tun. Also, naja, ich weiß, ich verschulde es nie gut. Ne? Ist letztendlich natürlich nicht gut, nee. Erzähl mal von deiner Frau, von deiner Geschichte. Ja, ich habe ihr Mitte Dezember auf so einer Flirt-Anlage angerufen. Mhm. Und da, da habe ich so eine Anzeige gehört mit einer Telefonnummer. Mhm. Da habe ich erst mal 14 Tage versucht anzurufen. Es ging keiner am Apparat dran. Und irgendwann musste ich da mal arbeiten. Und da habe ich irgendwie gesagt, ja, jetzt musst du mir das Schreiben mal fahren, hast du ein paar Minuten Zeit. Ruf's mal kurz an, versuch's immer und sagt ihr mal, wenn sie drankommt, sagt ihr die Meinung. Mhm. Naja, war mein fester Vorsatz, und dann kam dann das Telefon. Ja, und ich hatte ja nicht viel Zeit gehabt, ich musste ja, wie gesagt, arbeiten. Dann habe ich dann gesagt, ruf dir Abend mal an, um 12 Uhr bin ich dann zu Hause. Mhm. Dann rief er noch kurz nach 12 Uhr, rief sie an. Dann haben wir uns 6 Stunden lang am Telefon unterhalten, bis ich morgens wieder arbeiten musste. Mhm. Gutes Gespräch. Ja, wir haben uns ganz normal 6 Stunden ganz normal unterhalten. Mhm. Und nach 6 Stunden musste ich dann wieder arbeiten. Mhm. War natürlich total müde, zur Arbeit erschienen. Mhm. Naja, und dann haben wir uns dann tagtäglich unterhalten. Irgendwann gesagt, Freitag komme ich dich dann besuchen, weil die wohnt in Rahle vom Wald. Mhm. Und dann bin ich dann Freitag hier hingefahren und wie gesagt, ich musste ja montags wieder arbeiten, musste also sonntags abends zurück. Mhm. Naja, und dann irgendwann, ich habe die Frau gesehen, das war wie so ein, mit so einem Hammer. Mich hat total erwischt und dann hast du mir vor 2 Wochen hast du einen Heiratsantrag gemacht. Mhm. Jetzt waren wir natürlich, ich in Duisburg, sie hier. Was machst du? Wochenende macht auch keinen Spaß. Naja, habe ich mich so überlegt, was machst du? Naja, was macht man dann? Man gibt sein Apartment auf, verschenkt alles, was man hat, außer seine Klamotten und zieht dann zu ihr runter. Ne? Hab meinen Job gekündigt. Wie bitte? Wir reden davon, dass du sie dass der Erstkontakt Mitte Dezember stattgefunden hat? Nee, der erste Kontakt hat Anfang Januar, der erste persönliche Kontakt am 7.1. Der erste persönliche Kontakt, ja. Aber Mitte Dezember warst du auf der Flirtline. Ja, ja, klar. Da habe ich sie, wie gesagt, 14 Tage versucht, sie anzurufen. Ja, ich verstehe schon. Aber sie war nicht zu Hause, sie war bei ihren Töchtern. Also reden wir von einer Bekanntschaft, die wirklich erst ein paar Wochen alt ist, ne? Ja, wir persönlich kennen uns jetzt am 7.1. Dafür hast du jetzt deinen Job aufgegeben, deine Wohnung aufgegeben. Ja. Bist weggezogen von Duisburg nach Rade vom Wald oder ja. Umgekehrt. Mhm. Ja, richtig. Und wohnst jetzt bei ihr? Wir wohnen jetzt bei ihr, ja. Wir haben uns heute eine Wohnung reingeguckt, wo wir hinziehen, wo wir einziehen wollen. Noch hat die Geschichte aber weder ein Happy End noch ein unschönes Ende. Es ist noch alles. Es hat noch kein unschönes Ende. Nein. Ja, also diese Frau ist mal ein Ruin, kann man noch nicht so ganz richtig sagen. Ne? Nee, aber wie gesagt, die Frau wäre mal ein Ruin, wenn die Beziehung scheitern würde. Ach Frank, jetzt ganz im Ernst, wie kann man denn sowas nach ein paar Wochen machen? Du bist doch nun ein erfahrener Mann, du bist doch keine 17 mehr. Richtig, und ich habe immer so gesagt, ich war bis jetzt immer überzeugter Junggeselle. Ja. Ja, sobald in der Beziehung das Wort Verlobung nur rauskam, war ich verschwunden. Mhm. Und und irgendwie habe ich dann, ich bin so ein Bauchmensch, ich entscheide mehr aus dem Bauch raus. Mhm. Und meine innere Stimme im Bauch, die sagt mir eben, das ist die richtige, mit der willst du alt werden, mit der willst du ist ja auch mal irgendwann mal im Park sitzen und zeigen und hinten. Ja, ist ja auch ein schönes Gefühl. Aber muss man denn gleich dann, also vor allen Dingen in der heutigen Zeit, dann den Job aufgeben? Kriegst du denn jetzt in der anderen Stadt so schnell wieder eine Beschäftigung? Ich muss mich natürlich bemühen, das ist richtig. Aber wie gesagt, es blieb mir gar nichts übrig. Entweder weiterhin nur von Freitags bis Sonntags. Also Freitagsabends wäre ich dann so spät hier gewesen, bis Sonntagsabends. Wie viele Kilometer? Nachts nach Hause fahren müssen. Mhm. Wie viele Kilometer ist das entfernt voneinander? 70 Minuten. Ja, das ist doch nicht viel, Mensch. Ja, große Lieben, die haben 500 Kilometer zwischen ja, aber wenn ich zu Hause war, von Montag bis Freitag, es fehlte mir was. Es ging mir absolut schlecht. Ich konnte mich auf Arbeit nicht mehr konzentrieren. Und da habe ich dann gesagt, okay, pass auf, du warst immer, das immer das gemacht, was deine innere Stimme dir gesagt hat, was dein Bauch gesagt hat. Jetzt gibst du dein Apartment auf, gibst deine Arbeit auf und gehst. Zu ihr. Ich habe jetzt gerade im Hintergrund eine Stimme gehört. Ist sie bei dir im Zimmer? Ja, sie sitzt hier. Wie heißt sie? Wie heißt sie? Viola. Die Viola. Kann ich die Viola mal kurz haben? Ja. Das wäre sehr nett. Hallo, Jörg. Hallo, Viola. Das ist ja eine tolle Geschichte, die er mir gerade erzählt hat. Ja. Und ein Riesenkompliment an dich. Ne? An ja, eure ich Liebe. Ich bin überzeugt. Sag mal, ist das nicht auch ein bisschen so ein bedrückendes Gefühl für dich, dass er so viel aufgibt? Lastet da nicht auch eine hohe Verantwortung und so eine Erwartungshaltung auch auf dir von seiner Seite aus? Ja, aber guck mal, wir verstehen uns so gut. Mhm. Und das war von Anfang an, das war am Telefon schon so super Beziehung. Mhm. Und wir haben uns so gut verstanden und ich möchte ihn nicht mehr missen. Und vor allen Dingen, ich habe ja erwachsene Kinder. Mhm. Und meine Kinder kommen sehr gut mit ihm zurecht. Also stimmt alles rundherum? Ja. Ja. Wie sind denn jetzt eure Pläne? Was wollt ihr machen? Jetzt wohnt er schon mal bei dir. Nee, das heißt, ihr sucht eine neue Wohnung. Am Standesamt. Ja, warst ja schon am Standesamt? Ja. Das heißt, die Hochzeit ist gar nicht nur so lange hin wahrscheinlich. Nee. Nur, ich bin ja damals in der DDR geboren worden. Mhm. Ich bin da schon, ich werde jetzt in ein paar Tagen, werde ich 45. Mhm. Am 1. März genau gesagt. Und da brauche ich eben noch eine Abstammungsurkunde. Achso, da verzögert sich das ein bisschen. Ja, ja. Das noch. Aber auf jeden Fall, ihr wollt es machen. Ja. Dann kann ich wirklich nur hoffen, dass der Frank nie sagen wird, diese Frau, die Viola, ist mein Ruin. Nee. Sondern dass der Frank immer sagen wird, diese Frau, die Viola, ist mein Glückstreffer, mein Lebensglückstreffer. Und vor allen Dingen, er hat wirklich einen Glückstreffer gemacht. Ja. Er hat nämlich wirklich nur Frauen kennengelernt, die nicht kochen konnten. Aber du kannst... Ich hatte endlich mal eine Frau kennengelernt, die kochen kann. Du kannst also kochen. Was oh, sehr gut, sogar. Was ist denn dein Gericht, wo du sagst, das kann ich am allerbesten? Oh, ich koche sehr viel mit Sahne. Mit Sahne? Mhm. Das heißt, ihr seid auch alle ein bisschen mollig, oder nicht? Ich bin sehr dünn, ich wiege mal gerade 50. Ja, das ist wirklich 50 nicht... 50 Kilo und er hatte das Doppelte von mir. Das Doppelte von dir? Ja. Also du kochst gerne mit Sahne, also so lecker Soßen und sowas alles. So Sahne-Schnitzel und Aufläufe, dann eben viel mit Sahne. Also dann gehe ich davon aus, dass auch auf der Hochzeit ein gutes, leckeres, deftiges Essen serviert wird. Ja, klar. Viola, Grüße an Frank. Ja, Mann. Alles Gute. Ja. Und toi toi toi für eure Ehe. Ach, das wäre bestimmt gut. Bin ich fast schon überzeugt jetzt auch. Ich hoffe es mal. Tschüss zusammen. Ja, ciao. Tschüss. Also das hatte ja noch einen guten Beigeschmack jetzt. Das Thema heute Nacht unserer Sendung heißt, diese Frau ist mein Ruin. Habt ihr einen Kontakt vielleicht zur Zeit mit einer Frau, die euch permanent und massiv und absolut nach unten zieht, vielleicht sowohl materiell als auch emotional? Oder hattet ihr mal eine Beziehung zu einer Frau und ihr denkt mit Grauen daran zurück, wie diese Frau euch hintergangen hat, vielleicht eingesponnen hat und ihr erst nach Jahren oder Monaten oder Jahren ihr wirkliches Gesicht gesehen habt? Diese Frau ist mein Ruin. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111. Ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. So, René, 20 Jahre alt. Morgen. Hallo Jürgen. Ja, René. Wie geht's? Ich kann nicht klagen. Ja. Danke. Ja, bitte, bitte. Ich hoffe, dir mittlerweile auch wieder ganz gut, oder? Ja. Oder liegt's zurück oder bist du aktuell in einer Beziehung? Nein, nee. Ist eigentlich die ganze Zeit. Also, mein Ruin ist der virtuelle Superstar Lara Croft. Der virtuelle Superstar? Ja, kennst du bestimmt. Ja, ich kenne es, ja, aber nee. Ich glaube, dass alle Leute es nicht kennen. Erzähl mal so ein bisschen dazu. Also, das Spiel heißt Tomb Raider. Mhm. Das ist im Spiel eine Archäologin, die, weiß ich nicht, sucht Schätze, weiß ich nicht, Deutsch von Xian meinetwegen. Mhm. Das ist eben für PlayStation ein Spiel. Mhm. Und naja, da musst du eben Aufgaben erfüllen und Also ich sage mal, die meisten werden es kennen, das muss ich gar nicht erklären. Ja, also ich muss auch sagen, dass ich es direkt nicht kenne, sondern nur viel darüber gelesen habe und mir erzählen habe lassen. Ja. Das ist ein Spiel, wo man richtig süchtig nach werden kann, ne? Also ich auf jeden Fall. Ja. Wie lange bist du mit diesem Spiel jetzt schon beschäftigt? Mhm. Also das erste Spiel kam 96 raus. Mhm. Also muss ich erklären, da hatte ich noch keine Playstation. Mhm. Und da hatte ich mir eine Playstation aus der Bibliothek geliehen. Ja. Und da habe ich mir den ersten Teil mit ausgeliehen. Mhm. In der Zwischenzeit gibt es ja schon vier. Mhm. Und muss ich sagen, habe ich das erste Level gespielt, ich fand es eigentlich wirklich langweilig. Mhm. Ich habe gespielt und gespielt, dann war ich irgendwann im zweiten Level und bin gleich gestorben und ich dachte, das ist ja absolut langweilig. Mhm. Was finden die alle daran gut? Mhm. So, dann 97 kam der zweite Teil raus und da hatte ich auch schon eine eigene Playstation. Ich dachte, ach, ich lasse mir mal aus der Bibliothek aus und mal sehen, wie das ist. Mhm. Und danach war ich süchtig. Wie oft, wie viele Stunden am Tag verbringst du mit ihr? Also wenn ich dann nur spiele, also ich schätze mal, 5 Stunden sitze ich mindestens davor hintereinander. 5 Stunden hintereinander, aber nicht täglich, ne? Nein, das natürlich nicht. Was machst du in deinem normalen Leben? Also im Moment bin ich arbeitslos und bin auf der Suche und das ist auch das Problem natürlich. Das ist das Problem. Wie man das finanzieren soll. Ja. Wie viel hast du, wenn du mal so überrechnest, in all diesen Jahren da schon reingebuttert? Ja, also mit deinem Redakteur habe ich da ein bisschen geknobelt, also wir sind so auf 5000 Mark. 5000 Mark? Ja, in 3 Jahren. Stange Geld, ne? Ja. Was fasziniert dich denn so an dieser Kunstfigur? Ich weiß nicht, erstens sieht sie natürlich super aus, obwohl ich sagen muss, die ist nicht mal so, dass sie mich unbedingt sexuell antönt. Mhm. Das ist nicht mal so. Einfach so die Frau selber. Und die, so wie sie im Spiel natürlich darstellen, zielstrebig, weiß, was sie will, so eine richtige Powerfrau. Mhm. Und dann auch so gelenkig, fällt mir einfach alles an ihr. Mhm. Also es könnte durchaus sein, dass eine virtuelle Frau, eine virtuelle Persönlichkeit, dich auch sexuell stimulieren könnte. Theoretisch, wäre das könnte. Möglich. Also wie gesagt, bei ihr ist es gar nicht mal so, dass ich da sage, oh, sie macht mich unbedingt, wenn ich mal so sagen darf, richtig geil. Mhm. Also, kann ich gar nicht nachvollziehen, dass man geil sein kann auf eine virtuelle Person. Konnte ich erst auch nicht. Ja. Wie gesagt, im ersten Teil, dass ich, wo er schon so viel geschwärmt, ja, super Spiel und muss man spielen, ich fand es langweilig. Mhm. Ich dachte, naja, wenn sie meinen. Mhm. Und ab dem zweiten Teil, dann war ich süchtig. Erste Level geschafft, dachte, jetzt muss weiter. Mhm. Da habe ich mich natürlich immer mehr damit befasst. Mhm. Und dann hat sich natürlich. Ist es denn so, dass du im Leben auch auf Frauen oder auf Mädels stehst, die solche Charaktereigenschaften haben? Oh nee, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Das ist eigentlich eher andersrum. Wie weit geht der Kult denn? Hast du auch irgendwie Fotos irgendwie an der Wand hängen oder träumst du von ihr? Also erstmal alle Poster eingerahmt, dass bloß ganz kaputt geht. Mhm. Dann ein Riesenposter hier über der Tür. Wie groß? Breite ungefähr 2,50 Länge 2,50 und Breite 73 cm. Also das ist dann lebensgroß, ne? Naja, lebensgroß habe ich sie ja als, also zwei lebensgroße Plastikfiguren. Ach, das auch noch? Ja. Eine limitierte und eine habe ich mir jetzt letztes Weihnachten gekauft. Ja, wohnst du bei deinen Eltern noch? Nein, ich habe eine eigene Wohnung. Du hast eine eigene Wohnung. Also ist deine Wohnung oder dein Zimmer, ich weiß nicht, wie groß die Wohnung ist, vollgestellt mit... Ja, in meinem Schlafzimmer steht eine, die bewacht mich abends. Und dann habe ich einen hier im Wohnzimmer stehen. Also diese Frau ist wirklich dein Ruin, 5000 Mark reingeblättert. Kann man das schon mal so sagen. Also wenn es so weitergeht, ganz sicher. Ja, hält diese Frau dich denn auch von anderen Frauen ab? Von Frauen aus Fleisch und Blut, so wie wir sie eigentlich lieben sollten? Nö, eigentlich nicht, aber im Moment möchte ich sowieso keine Freundin haben. Warum nicht? Weiß ich nicht. Mein Single-Leben gefällt mir so, wie es ist. Gibt's? Im Moment zumindest. Ehrlich? Gibt's das? Ja. Ja, sowas gibt's auch. Du machst es dir dann schön mit deiner Playstation und versinkst in der Familie. Wie andere vielleicht mit ihrer Frau gemütliches Essen machen, sitze ich hier vor meiner Playstation. Sprichst du denn auch mit dieser Pappfigur manchmal? Nein, soweit geht's noch nicht. So weit fremd bin ich dann doch noch nicht. Ganz im Ernst, René, würdest du denn wirklich das Wort Sucht benutzen oder ist das jetzt ein bisschen flapsig dahin? Nein, doch, ich würde schon sagen Sucht. Mhm. Also wenn man, das habe ich dem Redakteur auch gesagt, wenn man schon so mein Ding Heft 7,50 kostet, das ist ein kleines Bild, das kauft man sich, würdest du das nennen? Mhm. Das ist dann ich habe sie, wenn es genau wissen, ich habe sie mir auch auf dem Arm, Oberarm tätowieren lassen. Ach, nur von der Schulter bis zum Ellbogen. Achso, ja, das klingt schon sehr nach Suchtverhalten, ja. Ja. Ja, nach durchgeknallt klingt es auch. Ja, wenn du es so nennen willst. Ja. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Kannst dich ja nochmal bei uns melden. Ja, würde ich machen. Ne, René? Also auf jeden Fall. Dank für deinen Anruf. Ja, bitte, bitte. Lass dich nicht weiter runterziehen, in den Strudel. Ich werde es versuchen, obwohl es schwer sein wird. Glaube ich. Tschüss. Ja, tschüss. Kurt, 45 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, Name Domian. Ja, diese Frau ist mein Ruin. Mal anrufen. Ja. Jetzt zu diesem Thema. Ich bin leider nie durchgekommen. Jetzt haben wir wieder so eine Leitung, dass er mich gar nicht hört. Jetzt zu diesem Thema, ne? Da habe ich ja vorne ein Problem. Er hört mich. Kannst du mich hören, Kurt? Ja. Ja. Also du hast angerufen zu dem Thema, diese Frau ist mein Ruin. Ja, richtig. Mhm. Ich habe vor 6 Jahren eine Frau kennengelernt. Mhm. Und zwar, ein bisschen komisch. Und zwar, sie stand mit dem kleinen Kind auf der Straße, ich kannte sie von früher und wie soll ich das sagen, sie war heulend am Straßenrand und ich muss in ein Hotel rein und ich kriege das Kind abgenommen. Mhm. Und Moment, sie stand mit einem kleinen Kind da? Ja. Ja. Und warum heulte sie? Was war denn los? Die Wohnung und du kannst bei mir wohnen. Und habe es aufgenommen. Mhm. Dann haben wir ein Jahr nebenbei gelebt, auf Deutsch gesagt. Halt! Ich muss jetzt halt. Das verstehe ich nicht. Die war wie auf der Straße. Auf der Straße und hast du sie in deine Wohnung geholt, oder wie? Ja, richtig. Also sie hatte gekündigt bekommen. Ja, sie war zwangsenträumt worden. Mhm. Und du hast sie wirklich tatsächlich auf der Straße aufgelesen, du kamst da vorbei, sie weinte und sie sagte, ich weiß nicht wohin, und dann kam Kurt und hat gesagt, komm mit in meine Wohnung. Ja, ich kannte sie von früher von der Schule aus. Mhm. Mhm. So, und habe ich gesagt, die Frau kannst du nicht untergehen lassen, die war heroinabsüchtig. Mhm. Ja, gut. Und dann hat sie also aufgenommen. Ein Jahr bei dir gewohnt. Und dann hat sie ein Jahr bei mir gewohnt und dann bei uns was zusammen hatten. Mhm. So, mittlerweile haben wir dann im Jahr eine Freundschaft entwickelt. Haben auch mittlerweile zusammen geschlafen. Mhm. Da ist auch ein Kind dort so entstanden. Ja. So, und heute ist die Scheidung eingereicht worden. Mhm. Ich musste also meine Wohnung verlassen mittlerweile. Ich stehe also auf der Straße. Wohnt sie denn noch in deiner Wohnung? Die wohnt in meiner Wohnung, ja. Mhm. Da habe ich 50.000 Mark investiert. Mhm. Und das Ganze hat seinen Anfang genommen vor 6 Jahren, hast du vorhin gesagt. Ja, richtig. Mhm. Du warst 6 Jahre jetzt mit dieser Frau in Verbindung, in Kontakt. Es hat sich eine Beziehung ergeben. Und ja. Fühlst du dich jetzt von der Frau auch, wenn ist das Wort ja auch schon mal gefallen, verarscht? Ja, mit Sicherheit. Warum genau? Ja, warum? Ich habe damals mein Mitleid gezeigt und habe es aufgenommen und heute sitze ich auf der Straße. Ja, genau das Gegenteil ist. Weswegen habt ihr euch denn jetzt gestritten? Weswegen ist es denn zu dem Zerwürfnis gekommen? Ja, es hat nie geklappt. Sie ist ständig sie hat also Heroin genommen. Mhm. So, und Von Heroin ist er weggekommen. Dann hat sie mit Alkohol weitergemacht. Mhm. Aber dann frage ich dich ja, das merkt man doch nach einer gewissen Zeit. Warum musste das 6 Jahre jetzt dauern, bis es dann eskaliert ist? Domian, ich habe immer gesagt, es klappt irgendwie. Mhm. Sie gibt sich Mühe, sie hat das Heroinproblem irgendwie geschafft. Mhm. Bedeutet das denn auch, dass du die ganze Zeit über die Frau finanziert hast? Ja, ich habe sie finanziert, morgens früh ans Bett gebracht, Mittagessen ans Bett gebracht. Sie ist also nie irgendwie hochgekommen. Ich habe ihm gesagt, da gibt es irgendwann wieder. Wir reden ja, Alkohol. Wir reden jetzt in diesem Zusammenhang, in diesem Thema, bei diesem Thema auch um Geld, natürlich. Hast du denn jetzt mal durchgerechnet, wie viel Geld du in diese Beziehung oder in diese Hoffnung, sage ich mal, vielleicht, dass da was raus wird, investiert hast? Wie viel hat dir diese Frau gekostet? Ja, kann ich nicht ausrechnen, aber jeden Monat mindestens 2000 Mark. Mhm. Und wie ist das jetzt gekommen, dass du aus deiner eigenen Wohnung raus musst? Das verstehe ich nicht. Ja, wenn ich ein kleines Kind habe und das kleine Kind gehört zur Mutter und der Mutter und dem Kind gehört die Wohnung. Mhm. Mhm. Das ist eine ehrliche Wohnung und die ehrliche... Ich hatte vor 2 Jahren, habe ich die Ehe schon annulliert, beziehungsweise die Scheidung eingereicht. Mhm. Und da habe ich das Sorgerecht bekommen und das Aufenthaltsbestimmungsrecht das geben. Ja. So, und da war man 1/4 Jahr getrennt und da kam sie wieder in die Wohnung, weinend und schreiend. Ich sitze hier in einem Hotel in Mülheim und ich komme wieder zum Heroin. Und da bist du wieder eingeknickt? Nee, eingeknickt nicht, aber ich habe gesagt, du kannst ein Zimmer bei mir haben, aber mit unserer Beziehungsende. Mhm. Siehst du denn in irgendeiner Weise bei dir auch vielleicht eine gewisse Schuld? Ja, an sich nein. Nein. Mhm. Wie geht's jetzt weiter? Du bist ja ziemlich am Ende. Ich bin hier in einem Wohnwagen. Mhm. Und weiß nicht mehr weiter. Hast du denn einen Beruf, eine Arbeit? Ja, die hast du. Ich habe mehrere Berufe. Ja, das heißt, also es kommt Geld rein auch im Moment, monatlich. Ja klar, aber mein ganzes Geld geht weg. Das wird einfach gefändet vom Familienjurist, vom Sozialamt. Ja. Hast du auch noch Schulden im Moment wegen dieser Beziehung? Ja. Wie hoch? 30.000. 30.000 Mark. Mhm. 30.000 Mark. Welche Gefühle hast du jetzt dieser Frau gegenüber? Ja, böse. Böse. Hast du in irgendeiner Weise noch Kontakt? Redet ihr miteinander? Schreibt ihr euch? Nein. Ich kann die Wohnung noch betreten, aber sie hat mir also dermaßen böse Sachen. Sie stellt meinen Computer unter Strom. Mhm. Da habe ich 2 Tage im Krankenhaus gelegen. Wie, die stellt den Computer unter Strom? Ja, ich packe Silvester meinen Computer an, steht voll unter Strom. Normalerweise sind Computer ja aus Plastik, ne? Ja, aus Plastik nicht, aus Eisen. Aus Eisen, ist deiner. Mhm. Ja. So, wenn man da Wasser reinkippt, ist das gefährlich. Mhm. Tja, das kann man nur so sagen, ja. Also, es ist alles kaputt zwischen euch beiden. Ja. Wenn es denn überhaupt mal richtig war. Jetzt kann ich natürlich die andere Seite nicht hören. Klingt sehr schlimm und dramatisch, was dir da angetan wurde. Es ist ja auch gar nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Du wolltest das ja erzählen zu dem Thema, diese Frau ist meine Ruin. Was ist denn jetzt dein nächster Schritt? Wie möchtest du wieder so für dich aus der Misere rauskommen und wieder ein bisschen Land unter die Füße kriegen? Was ist dein Wunsch? Ich komme da nicht mehr raus. Ich bin finanziell ruiniert. Mhm. Ging also vor der Ehe theoretisch super gut. Mhm. Ich hatte 100.000 Mark im Konto. Mhm. Und wie soll ich sagen, ich war absolut unabhängig. Ja. Aber jetzt muss ich nochmal sagen, Kurt, du hast gerade gesagt, ich sehe bei mir keine Schuld. So aus meiner Warte heraus kam mir gerade schon so der Gedanke, der Kurt hat sich ja auch auf sowas eingelassen. Hättest du nicht viel eher die Notbremse ziehen müssen? Ja, ich habe die Notbremse gezogen vor 3 Jahren. Na gut, da waren aber auch schon 3 Jahre. Ich hatte das Kind ja alles schon auf meiner Seite. Ich habe das Sorgerecht gehabt, ich habe das Aufenthaltsbestimmungsrecht gehabt für das Kind. Und da steht die Schreien vor der Türe. Und das Kind natürlich mit 3 Jahren, ja, ist auch am Schreien, ja, meine Mama, meine Mama. Mhm. Was macht man denn da? Jetzt wohnst du in einem Wohnwagen, sagst du. Ja, ein Wohnmobil. Wohnmobil. Das heißt, die nächste Zeit wirst du da auch wohnen bleiben, weil gar keine Chance besteht, eine Wohnung zu bekommen und zu finden. Nein, du kannst nicht im Wohnmobil leben. Das ist illegal. Wie soll es denn weitergehen? Ja, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Ich bin also total am Ende. Richtig in der Sackgasse. Ich würde mir am liebsten von Tag und Nacht saufen, aber das bringt natürlich auch das Problem nicht. Nee, das ist keine Lösung. Kurt, möchtest du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte reden? Ja. Dann leg mal bitte. Ja, dann leg mal auf und die Petra ruft dich gleich nochmal an. Und ich wünsche dir, ich weiß nicht wie, dass irgendwie doch noch ein Ausweg gefunden wird. Ich habe auch keine Ahnung. Ja, vielleicht könnt ihr ja gleich mal ein bisschen miteinander reden. Ich finde das nur irgendwie unfair, dass ich einer Frau eine Wohnung hinterlasse und die absolut nichts mehr hatte. Mhm. Und heute stehe ich auf der Straße und habe absolut auch nichts mehr. Mhm. Aus deiner Sicht, wie du es jetzt dargestellt hast, ist es auch unfair, aber wir haben die andere Seite jetzt nicht gehört. Leg mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Alles klar. Tschüss. Danke dir. Tschüss Kurt. Tschüss. 1.31 Uhr, 2 Sekunden, jetzt machen wir Pause. Und 10 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema: Diese Frau ist mein Ruin. Und ich glaube, sehr viele Männer können davon ein Lied singen und dem beipflichten und sagen: Ja, diese Frau ist mein Ruin oder diese Frau war mein Ruin. Ich war blind, ich habe das alles gar nicht gesehen, wie sie mich ausgenommen und ausgebeutet hat. Hinterher ist man schlauer. Aber das hat so seine gewisse Zeit gedauert. Wenn ihr mir von euren Geschichten erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Michael ist dran. Michael ist 40 Jahre alt. Richtig. Ja. Nach dem Turnier. Nach Michael. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, meine Frau ist mit Sicherheit mit Schuld daran, dass mein Ruin perfekt wurde. Bist du jetzt getrennt von deiner Frau? Ja, ja, wir sind seit Mitte 99 nicht mehr zusammen. Ja, wie lange war ich hier verheiratet? Wir sind, ich lebe in Scheidung und im Mai sind es 10 Jahre. 10 Jahre. Was hat die Frau nun alles angerichtet? Auch am Anfang war das ganz harmlos. Das war überhaupt nicht so schlimm. Ja, davon gehe ich mal aus, dass es am Anfang sogar wahrscheinlich schön war. Ja, das war herrlich. Ich sag dir. Und sie war auch eigentlich sehr bescheiden. Nur als man gemerkt hat, der hat ja eigentlich viel mehr, als ich vermutet habe. Also im materiellen Sinne. Im Sinne Geld. Und meine Frau hat ja auch mal so beiläufig gesagt, als wir verheiratet waren, weißt du, hundertprozentig habe ich das zwar nie geglaubt, dass wir heiraten, aber ich habe mir gedacht, wenn er nicht unbedingt nett ist, aber er hat zumindest Geld. Hat sie gesagt. Hat sie gesagt. Und die hatte erst gemerkt, wie viel Geld du hast, als ihr verheiratet wart? Ja, ich habe nie über meine Geschäfte gesprochen. Ich habe auch nie über mein Portemonnaie gesprochen. Wie hat sie das denn rausgekriegt, dass du gut Kohle hast? Das fing damit an, dass wir durch die Stadt gegangen sind und ich gesagt habe, hör mal, mir würde es Freude machen, ich kaufe jetzt einfach ein paar neue Sachen. Dann haben wir das gemacht. Dann wurden Mäntel gekauft, Klamotten gekauft, alles Mögliche. Dann ist man mal kurz beim Juwelier vorbeigegangen, hat ein Collier mit 12 Brillanten gekauft. Für wie viel? Bitte? Für wie viel? Für einige 10.000 Mark. Für einige 10.000 Mark. Das heißt, du hattest oder hast wirklich viel Kohle? Ich gehörte zu der Gruppe der Umsatzmillionäre. Der Umsatzmillionäre? Ja, ich habe richtig gut gelebt. Ja, du hattest ein eigenes Geschäft. Du warst Kaufmann, du hattest ein eigenes Geschäft. Richtig. Unternehmer. Ja. Richtig, ja. Ich hatte 3 in 3 verschiedenen Städten. Und so, da hat sie gewittert, der Alte hat richtig Kohle. Der Alte hat Kohle. Mhm. Der Alte kann mir auch einen Sportwagen kaufen, wenn er das will. Auch das wäre möglich gewesen. Mhm. Ne? Und wie ging es dann weiter? Dann habe ich gesagt, hör mal, ich habe keine Lust, ich habe in einer wunderschönen großen Altbauwohnung gelebt, in deiner Wohnung zu leben. Das ist mir alles viel zu eng hier und viel zu dumm. Hier müssen wir was ändern. Mhm. Dann hat sie gesagt, gut, okay, dann ziehe ich morgen los und gucke mein Haus an. Mhm. Dann habe ich gesagt, bitte tu das. Mhm. Aber dass sie gleich wiederkommt und sagt, hör mal, ich habe ein Haus gefunden, ich habe das gekauft, das ist in Ordnung. Wie, sie hat das gleich gekauft? Ja, also das heißt gekauft, sie hat direkt einen Mietvertrag gemacht. Ja. Und ich stand dann wohl oder übel in der Pflicht, diesen zu erfüllen. Also ein Miet, das, sie hat das Haus gemietet. Richtig, ja. Wie hoch waren die Mietkosten? Die Mietkosten lagen monatlich immer, reine Mietkosten, zwischen 1800 und 2500. Mhm. Und dann kommt natürlich noch Strom, Telefon und was da dabei kommt. Ne? Für ein Haus geht's ja noch. Geht noch. Ja. Ne? Ja. Das größte Haus, was wir hatten, war 200 Quadratmeter. Und, ach, ihr hattet mehrere Häuser während der Zeit? Ja, sicher. Wir hatten 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Ach so. Ja, das ging immer so weiter. Dann eines Tages kam sie zu mir und sagte, hör mal, mit dem kleinen Auto, das gefällt mir nicht mehr. Morgen kommt einer vorbei, ich habe mir ein neues angeguckt. Das kostet lediglich 24.000 Mark, aber du müsstest die bitte in bar bezahlen. Was habe ich gemacht, weil das Auto ja bereits vor der Tür stand, der Vertrag unterschrieben war. Was war das für ein Auto, was sie sich da ausgesucht hat? Das war ein Kombi. Ein Kombi? Ja. Was für eine Marke? Das war der Opel Astra, also neu rauskam. Dann war sie aber noch relativ bescheiden, ne? Sie hätte sich auch einen Porsche kaufen können. Ja gut, aber ich glaube, den hätte ich dann nicht verbessert. Den hätte sie nicht verbessert. Na, immerhin. Also, sie hat einen Opel Astra Kombi, neu. Ja? Für 24.000 Mark? 24.000 Mark. Eine Freundin von ihr hatte den. Mhm. Sie wollte den nicht mehr, wollte ein anderes, kleineres Auto. Mhm. Und hat dann mit meiner Frau gesprochen. Mhm. Und die hat dann gesagt, gut, okay, mache ich, kein Problem. Ich unterschreibe den Vertrag, der bezahlt. Sag mal, Michael, wann wurdest du denn skeptisch? Gab es da einen Vorfall? Ja, ich wurde im Laufe der Zeit immer wütender. Mhm. Ich wurde immer wütender, ich habe rumgemeckert. Ich kam abends um 9 oder um 10 von der Arbeit nach Hause und bin dann teilweise noch, weil sie mich im Auto angerufen hat und gesagt hat, hör mal, Liebling, ich habe nicht gekocht, könntest du beim Chinesen vorbeifahren, dir was zu essen mitbringen? Aber sie war Hausfrau und war den ganzen Tag zu Hause. Richtig, ja. Sie hatte keine Kinder? Am Anfang nicht, später dann einen Sohn und wir haben heute 2 Kinder. Mhm. Und das hat mich dann irgendwie wütend gemacht. Mhm. Ich bin den ganzen Tag weg gewesen. Ich bin die ganze Woche über weg gewesen. Ich bin am Wochenende weg gewesen. Und wenn ich mir dann abends noch mein Essen kaufen muss, verstehe, ja, dann platzt mir irgendwo der Geduldsfaden. Hatte sie eigentlich auch Verfügungsgewalt über deine Konten oder dein Konto? Ich hatte ihr ein Konto eingerichtet mit einem Dispo von 10.000 Mark im Monat. Mhm. Und den hat sie auch mal gut alles weggefegt, das Konto? Das Geld konnte sie frei, da konnte sie frei darüber verfügen. Und dann hatten wir ein Konto, da habe ich jeden Monat 3.500 Mark drauf eingezahlt, wenn irgendwas so für zwischendurch war. Mhm. Aber das Konto und das andere Konto wurde eigentlich nie in Anspruch genommen. Es wurde alles letztendlich von meinem Konto bezahlt. Ach so. Egal, ob man jetzt essen ging, ob eingekauft wurde oder sonstiges. Dieses Konto mit dem Dispo-Kredit, ja. Wie viel hast du denn da monatlich drauf gezahlt? Da hatte sie ihr eigenes Geld drauf und ich hatte ihr eingeräumten Dispo bis 10.000. Achso, du hast den eingeräumt. Ich habe den eingeräumt, den Dispo. Und das andere Konto, ein reines Einkaufskonto, habe ich monatlich 3.500 Mark eingezahlt. Wann ist es denn dann endgültig eskaliert? Weswegen? Geknallt hat es vor 3 Jahren, weil dann ging es wirtschaftlich echt in die Miesen. Und dann habe ich gesagt, das funktioniert so nicht mehr. Das haut alles nicht mehr hin. Wir müssen uns entweder hier ganz schnell einen Weg überlegen. Oder ich gehe mit allem den Bach runter. Dann wurden erst 2 Firmen in 2 verschiedenen Städten dicht gemacht. Dann wurde Personal entlassen. Dann wurde das immer weniger. Dann ging es wirtschaftlich richtig den Berg runter. Und da war auch Schluss mit lustig. Da konnte sie ja auch nicht mehr großartig sich Sachen kaufen. Nein, da war Schluss mit lustig. Hat sie denn dann auch Abstand zu dir genommen? Und hast du gemerkt, dass sie gar nicht mehr zu dir stand jetzt in dieser krisenreichen Zeit? Oh, ich bekam schwere Vorwürfe gemacht. Ich bekam Vorwürfe gemacht, dass man nicht mehr ausreichend für die Kinder zur Verfügung hat. Ja. Ich bekam Vorwürfe gemacht, dass man mittlerweile gucken muss, was man in welchem Geschäft wo kaufen kann. Ich bekam Vorwürfe gemacht, dass man im Haus nicht mehr alles hat. Das klingt ja schrecklich. Das klingt wirklich so, als wäre die ganze Zeit nur erstes Thema Geld und Materielles gewesen. Ist das so? Es hat sich so ergeben. Die erste, ganz am Anfang vielleicht nicht, aber dann peu à peu immer mehr. Das wurde dann immer mehr. So in der mittleren Phase eurer Ehe, gab es da überhaupt noch so Innigkeiten, Zärtlichkeiten? Habt ihr miteinander geschlafen oder war das auch schon gar nicht mehr relevant? Ne, das hat, bin ich mal ganz ehrlich, das war aus und vorbei. Ne? Da hat es Zeiten gegeben, da habe ich gesagt, so, ich schlafe jetzt auf der Couch, ich habe die Schnauze voll. Aber es gab dann noch, ist es dann doch noch dazu gekommen, dass Kinder entstanden sind? Ja, sicher, zwei Kinder haben wir und wir kümmern uns auch heute beide um die Kinder so gut wie irgendwie können. Ne? So, jetzt sagst du, hast du mir gerade gesagt, dass die Scheidung läuft im Moment. Richtig. Ja. Dass ihr vorgestern euch getrennt habt, ne? Ja. Mitte 99. Richtig. Ich frag dich das auch, das habe ich vorhin die anderen Gesprächsteilnehmer auch gefragt. Was hat diese Frau dich gekostet? Ich habe das hochgerechnet, 1,6 bis 2,2 Millionen. Boah, ist ja Wahnsinn. Naja, gut, okay, das Geld ist futsch, ne? Ich weine dir keine Tränen nach, ne? Aber hast du nicht Wut und Zorn und denkst... Ich war wütend, ich war stinke-sauer war ich. Michael, vielleicht auch auf dich selbst. Aber ich kann das ja nicht rückgängig machen. Nee, ist klar, aber machst du dir selbst nicht auch Vorwürfe? Mein Gott, war ich bescheuert, ich hätte das doch sehen müssen. Doch sicher mache ich mir Vorwürfe, ne? Als ein guter Freund von mir, mit dem ich heute noch gut befreundet bin, der hat damals schon gesagt, Junge, wenn du heiratest, dann siehst du mich im Leben nicht mehr wieder. Der hat es schon gesehen damals. Der hat das damals schon gesagt. Bist du denn mittlerweile, stehst du beruflich wieder auf festen Beinen oder ist es problematisch noch? Nein, wir sitzen derzeit beide im Keller, obwohl es meiner Frau besser geht als mir derzeit. Aber ich lasse den Kopf nicht hängen. So. Ich habe ein neues Konzept aufgelegt und verbreite das in der Öffentlichkeit. Aber nicht jetzt hier. Nein, hier nicht. Und, lass mich fragen, wenn man 10 Jahre sowas hinter sich hat, und du hast mir jetzt natürlich, weil wir nicht so viel Zeit haben, nur einen ganz kleinen Prozentsatz von dem erzählt, was alles passiert ist und was du erlebt hast mit dieser Frau. Was für Konsequenzen ziehst du aus diesen Erfahrungen und Erlebnissen? Also ich weiß auf jeden Fall, wenn man diesen Geschöpfen aus einer anderen Welt begegnet, wir Männer fühlen uns ja immer wieder irgendwie dahingezogen. Aber eins ist klar, in meine Hütte kommt keine Frau mehr. Bist du sicher? Da bin ich aber ganz sicher. Du bist jetzt noch ein frisch gebranntes Kind, aber sagen wir mal so in 4, 5 Jahren... Nichts da. Nix mehr. Die kann ihre eigene Wohnung haben, die kann mich besuchen kommen, aber die kann morgens ihre Zahnbürste wieder mitnehmen. Also keine Ehe, keine ganz nahe Verbindung mehr, auf keinen Fall eine gemeinsame Wohnung oder ein gemeinsames Haus. Nichts mehr, kommt nicht in die Tüte. Und in die neue Firma kommt auch... kein irgendwie verwandter, familienmäßiges Mitglied, der sagt, hör mal, kann ich für dich ein bisschen arbeiten oder so. Gibt es nicht mehr, kommt nicht in die Tüte. Mein damaliger Freund, beziehungsweise der gute Freund, der heute noch da ist, wir machen das jetzt zusammen. Und wir sind uns in dem Punkt einig, der hat nämlich das gleiche Leid wie ich. Nur, dass der ein paar Millionen mehr verloren hat als ich. Bist du denn auch hoch verschuldet und musst da auch noch viel abzahlen? Ja, ich denke mal so, wenn ich meine 120.000 Mark jetzt weg habe, dann dürfte es durch sein. Aber du klingst sehr vital und ich bin guter Dinge, dass du es schaffen wirst. Ich mache mir da überhaupt keinen Kopf drin. Ne? Nein, interessant ist ja auch, dass du könntest ja jetzt auch da sitzen und jammern und sagen, 10 Jahre sind irgendwie weggeschmissen, aber du sagst, es ist passiert, nur ist es passiert, ich ziehe Konsequenzen daraus und guck nach vorne. Wenn man mit dieser Frau, Frauen sind ja wie Geschöpfe aus einer anderen Welt, die kann man ja teilweise nicht begreifen. Ja, so ist das öfters, ja. Wenn man A gesagt hat, dann muss man auch B sagen und dann muss man mit den Konsequenzen leben, egal wie schwer die sind. Und ich lebe mit diesen Konsequenzen und ich weiß, dass ich da rauskomme. Und eins ist für mich absolut klar, wenn es mir wirtschaftlich gut geht, habe ich immer gesagt, dann wird meine Familie, meine Kinder nicht darunter zu leiden haben. Im Gegenteil. Ich werde alles unternehmen, dass es denen genauso gut geht, wie noch vor ein paar Jahren. Aber die Frau kriegt nichts mehr. Dann Ex-Frau. Meine Ex-Frau kriegt nichts mehr. Die kriegt nichts mehr. Ja, das ist vorbei, der Honig ist weg. Ich wünsche viel Erfolg für die neue Lebenszeit jetzt. Die werde ich haben und ich bin mir ziemlich sicher. Ich denke, ein Jahr muss ich noch knapsen. Ja. Und ich denke, dann bin ich wieder da, wo ich hingehöre. Toi, toi, toi. Tschüss, Michael. Ja. Ich wünsche dir was. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Wolfi, 45. Hallo, Domian. Hallo, Wolfi. Grüß dich. Guten Morgen. Die schwätzen alle von wirtschaftlichen Ruinen. Ja. Du redest von? Mehr nervlich, seelisch. Seelischer Ruin, ja. Das haben wir gar nicht so großartig thematisiert heute Nacht. Weil, guck, ich bin 12 Jahre schon verheiratet. Mhm. Hab 4 Kinder. Mhm. Und die Kinder leben bei mir. Und du bist mit dieser Frau nicht mehr zusammen? Nein. Ja, aber noch verheiratet? Noch verheiratet. Wie lange seid ihr, lebt ihr jetzt schon getrennt? Seit ein halbes Jahr, ein halbes Jahr. Ach, auch noch nicht so lange, ne? Nein, was seit einem Juli. Was hat dir diese Frau seelisch denn angetan, deine Frau? Mir hat es wahnsinnig wehgetan. Wir haben uns, wo wir uns kennengelernt haben, haben wir ja gesagt, jetzt gut, sollte man jemanden finden, sagt man zum anderen Partner, dass er auch Zeit hat, sich nach einer Wohnung umzuschauen und alles. Und ich habe sie quasi nicht direkt verwischt beim Fremdgehen. Ich, wie soll ich sagen, ich habe es gemerkt nach zwei bis drei Wochen, wo sie mit ihm zusammen war. Aber du hast sie nicht direkt erwischt, sondern so gespürt. Gespürt, ja. Hast du sie denn zur Rede gestellt auch? Ich habe sie zur Rede gestellt. Und wie hat sie sich versucht rauszuwählen? Sie hat dann, ich habe sie dreimal gefragt, ja, möchtest du mit ihm zusammen sein? Das war eine kleine Freundschaft zwischen ihm. Mhm. Also auch mit mir zusammen. Woher war dir denn so klar, dass sie gleich mit dem zusammen sein will? Es hätte ja sein können, das ist nur so eine Sexgeschichte. Das war so, er ist ja einer gewesen, wo er einen Bart gehabt hat. So. Und meine Frau mag ja sowas nicht. Ach so. Und auf einmal war er rasiert. Die sind öfters zusammen weg gewesen mit dem Auto, weil wir hatten einen Garten mit Wohnwagen, gerade für Festlerfeiern und so. Und an dem Tag, da ist er halt ziemlich spät, also sie ist morgen schon weg mit ihm, Sachen einkaufen und das. Also um 2, 3 rum habe ich angerufen übers Handy, ja, was ist los, und ja, wir sind noch daheim, wir haben das und das nicht gekriegt. Und dann, wo sie gekommen sind, ist er gleich wieder auf seinen Roller drauf und ich wegfahren. Also diese Frau hat dich durch dieses Verhalten sehr verletzt. Ja. War denn die Ehe vorher, war die in Ordnung? Hatte vor, sie sagt, bis vor 2 Jahren war sie noch voll in Ordnung. Also umso schmerzlicher ist das dann, wenn man das dann mitkriegt, ne? Dass der Partner so fremd geht und sich gleich zu jemand anderem hinorientiert. Ja, und dann bei den Kindern hat sie ja so gemacht, die hat sie mir ja auf dem Jugendamt übergeben. Wie alt sind die Kinder? 12, 11, 8 und 7. 12, 11, 8, 4 Kinder habt ihr? Ja, 4 Stück habe ich daheim bei mir. Und die hat sie dir übergeben? Ja, sie hat Was hast du übergeben? Heißt das, dass sie sie gar nicht haben will? Und sie hat auf dem Jugendamt gesagt, du könntest alle 4 haben, ich möchte keins. Ach, das ist ja nun auch, also das ist ja besonders schlimm, dass sie sich auch von ihren eigenen Kindern abgewandt hat. Ja, sie besucht sie noch ab und zu. Aber wie ist denn das erklärbar, wenn du sagst, dass sie vorher, dass alles gut gelaufen ist und vermutlich auch eine gute Mutter war? War sie wirklich vorher eine gute Mutter? Ach, gute Mutter, Haushaltsführung und so kann man ja vergessen. Das ja, gut, aber ich meistens noch nach Feierabend. Aber man merkt ja nur, ob jemand die Kinder liebt oder nicht liebt. Ja, gut, bei manchen Sachen hat man gemerkt, hoppla, doch, sie mag die Kinder und alles. Also, wir haben die Kinder, sind ja nur auch schon in einem durchaus akzeptablen Alter. Wollten die das dann auch? Die wollten zu mir sogar. Das ist ja auch ein Zeichen, dass die auch gar nicht so sehr mit der Mutter verbunden sind. Ne? Nee, weil sie haben ja gesagt, die möchten zu mir, und so hat es mir auch erklärt, auf dem Jugendamt, dass sie zu mir wollten. Ist sie denn jetzt mit dem anderen Typ, lebt sie mit ihm zusammen? Die lebt mit ihm zusammen. Ist sie also in deinem Alter, du bist 45? Ich bin 45 und sie ist 32. Sie ist 32, ja. Ah, ja. Und er hat ja auch 2 Kinder gleich mitgebracht. Bloß da ist die Tochter schon wieder abgehauen mit 14, die ist zu ihrer Mutter. Jetzt sag mir mal bitte, wie du dich im Moment, du bist erst ein halbes Jahr von dieser Frau getrennt, nach dem, was vorgefallen ist, sie hat dich belogen und betrogen in der Endphase, sie hat alle 4 Kinder in den Wind geschossen, sage ich mal salopp. Ja. Wie fühlst du dich jetzt? Wie? Wenn ich sie sehe, ich könnte ihre den Kragen rumdrehen. Und ihm vielleicht zweimal, weil er 2 Ehen kaputt gemacht hat, seine und meine. Ja gut, aber ich sage immer in solchen Fällen, da gehören 2 zu, und wenn sie das nicht gewollt hätte, wäre es nicht passiert. Ja, sie ist auch eigentlich vielleicht sogar die Hauptschuldige, ne? Nicht der ja, Mann. So wie sie sagt, wäre sie es ja auch. Aber wie trotzdem, besucht sie jetzt die Kinder auch gar nicht? Kümmert sie sich gar nicht um die Kinder? Doch, sie kümmert sich ab und zu mal. Ich sage jetzt, ich wäre so seit Ende... Also 27., 28. Januar hat sie sich gar nicht mehr blicken lassen. Sie ruft auch nicht an. So wo jetzt am Freitag, wo es bei uns die Zeugnisse gegeben hat, sie hat nicht mal angerufen, gefragt, wie sind die Zeugnisse ausgefallen. Du sagst, wenn ich sie sehe, könnte ich am liebsten den Kragen rumdrehen, jo. Den Hals rumdrehen. Ja. Wenn man aber so lange mit jemandem zusammen war, so viel Gemeinsamkeiten erlebt hat, 4 Kinder hat, gibt es da nicht doch manchmal auch so sentimentale Minuten bei dir, wo du dich dann doch sehnst nach ihr oder ja. sowas? Ja, hat es auch schon gegeben. Mhm. Also wo man dann doch das Gute nur sieht, ne, in der Vergangenheit. Da sieht man dann das Gute wieder drin, ja, aber... Was überwiegt denn? Das Negative oder... Jetzt ist es voll das Negative. Voll das Negative, ja. Also diese Frau ist gegessen, die könnte, wenn sie, selbst wenn sie jetzt ankäme, würdest du sie nicht mehr nehmen? Wenn die Kinder wollen, würde ich sie nehmen. Mhm. Aber dann darf sie beim... Weil ich habe ein Mädchen und da durfte sie beim Mädchen drin schlafen. Wenn man sowas erlebt hat, das kenne ich aus eigener Erfahrung bei irgendwelchen Beziehungskatastrophen oder wenn irgendwas nicht so richtig gelaufen ist, fragt man sich selbst ja auch immer, habe ich vielleicht auch was falsch gemacht? Oh, da habe ich mich oft genug gefragt. Und wie ist deine Antwort? Also viele Leute sagen, es kann nicht sein, dass ich was gut, kleine Sachen vielleicht falsch gemacht habe. Mhm. Aber sonst im großen Ganzen hat es nur geheißen, du warst doch immer der Depp. Mhm. Du hast den Haushalt geführt, nach der Arbeit. Du hast gekocht nach der Arbeit. Und. Und das ist das, was bei mir, das seelische, nervliche. Und siehst du das im Nachhinein auch so, dass du auch sagst, eigentlich haben die Leute recht, ich bin wie ein blindes Kaninchen da durch die Welt gewackelt und habe die Realität gar nicht, ihre Realität gar nicht gesehen, so wie sie ist. Ja. Das ist ja oftmals, ne, wenn man ein bisschen Abstand gewonnen hat, dann sagt man das so, wenn einem das so klar wird. Dann sagt man, wie konnte ich damals das und das nicht so wahrnehmen, ne? Ja, so ist es auch. Wie sieht's jetzt aus? Wie stellst du dir deine weitere Zukunft vor? Ja gut, ich hab schon gesagt, gut, eine Freundin oder so, ja. Aber heiraten, nein. Wird denn jetzt ist eine Scheidung eingeleitet? Die ist noch nicht eingeleitet. Soll das kommen? Das kommt auf 100%. Und was wäre dein Wunsch? Wäre dein Wunsch, erstmal eigentlich mit ihr gar keinen Kontakt mehr zu haben? Ich will mit ihr gar keinen vorher schon. Aber natürlich bist du irgendwie konfrontiert durch die Kinder mit durch ihr. Durch die Kinder muss ich ja, sehe ich sie notgedrungen. Oder muss mit ihr am Telefon notgedrungen reden. Jetzt muss ich dich mal fragen, bist du berufstätig? Nee, geht nicht mehr. Ja, ich wollte mal sagen, mit 4 Kindern, auch in dem Alter, schafft man das ja, ist das fast unmöglich. Nee, das geht nimmer. Finanziell kommst du über die Runden? Wie man es nimmt. Ich lebe halt gerade von dem Unterhaltsvorschuss, weil sie zahlt ja keinen Unterhalt. Jetzt kriege ich vom Jugendamt, dann vom Kindergeld und noch 600-700 Mark vom Sozialamt. Also es ist alles ganz schön knapp. Ist also am Existenzminimum. Ja, du musst den Pfennig schon ein paar Mal rumdrehen, bevor du ihn ausgibst. Ja, wenn es geht. Also diese Frau ist mein Ruin. Davon hat uns jetzt Wolf ja auch eine harte Geschichte aus seinem Leben erzählt. Toi, toi, toi für die Zukunft, Wolfi. Danke, du. Alles Gute, wiederhören. Danke. Und tschüss, mach weiter so mit deiner Sendung. Dankeschön, wir versuchen es. Tschüss. Okay, tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich den Alexander. Und der ist 35. Das sind so die Männer in dem Alter, die rufen jetzt alle so an und erzählen üble Geschichten. Du auch? Ja, hallo Domian. Ja. Erstmal möchte ich sagen, dass ich deine Sendung total toll finde. Danke. Dass ich dich schon total lange beobachte. So, und dann möchte ich erzählen von der Frau, die mich im Ruin getrieben hat und im Knast getrieben hat. Und was? Im Knast? Im Knast, ja. Im Knast. Dich in den Knast getrieben hat? Ja, richtig in den Knast. Was ist passiert? Und zwar, ich war im Knast gewesen. Ich war verurteilt, habe 7 Jahre gesessen, kam aus dem Gefängnis raus, so, und hatte die, ich sag mal einfach, D kennengelernt. Ich möchte den Namen nicht nennen, weil ich möchte jetzt nicht so, ne? Nee, klar. Und hatte die Frau kennengelernt. Die Frau war für mich nach 7 Jahren die erste Frau gewesen, mit der ich sexuellen Kontakt hatte. Und ihr Sex war total toll. Ich war ihr direkt von Anfang an hörig gewesen und abhängig gewesen. Die Frau, was sie gesagt hat, war für mich das erste Testament. Das war Gesetz, was sie gesagt hat. Das Gesetz, genau. Warst du denn mit der Frau richtig in einer Beziehung? Ja, ich habe sie sogar geheiratet. Wie lange wart ihr zusammen? Wir waren 4 Jahre zusammen. Und sie hat dich dann wieder in den Knast gebracht, sagst ja, du? Ja, sie hat mich dann wieder in den Knast gebracht. Was hat sie denn gemacht? Wie hat sie dich beeinflusst? Ich war im Knast gewesen wegen Drogengeschäfte und solcher Sachen und kam aus dem Gefängnis raus, wollte eigentlich nichts mehr mit Drogen zu tun haben, hatte die Frau kennengelernt und bin mit ihr ins Bett gegangen, habe mit ihr Drogen genommen und ich habe mir gedacht, so, die Frau, die ist es. Das ist das Absolute. Also das fing mit den Drogen direkt wieder an, als du aus dem Knast rauskamst? Direkt wieder an, ich kam aus dem Gefängnis raus. Hat sie dich denn animiert dazu, als sie gesagt, hier, es wäre doch geiler mit Drogen das zu machen? Ja, ja. Um welche Drogen ging es da? Kokain und Heroin. Das heißt, du bist durch diese Frau dann direkt wieder in das Milieu hineingezogen worden? Von heute auf morgen. Hast konsumiert und wahrscheinlich auch gehandelt, ne? Ja, gehandelt. Deswegen war ich im Knast gewesen. Und ich kam dann aus dem Knast raus, so, war bester Dinge gewesen, nichts mehr mit Drogen zu tun zu haben, ging dann aber leider Gottes zu den alten Kollegen hin, hab dann die Frau kennengelernt. Und das ging dann, 4 Jahre gut, man hat dich nicht erwischt? Natürlich, ich hatte genug Geld gehabt, was ich aus meiner damaligen, aus meinen damaligen Geschäften gemacht habe, habe ich an der Seite gehabt. Du bist dann wieder erwischt worden nach 4 Jahren? Nein, nach dreieinhalb Jahren. Wie lange bist du dann wieder in den Knast gewandert? 2 Jahre. 2 Jahre. Und wie lange bist du jetzt wieder draußen, nur um das ein bisschen einzuordnen? Ich bin jetzt 4 Jahre draußen. Hast du heute noch Kontakt zu der Frau? Ja. Und zwar, die Frau ist clean. Ich bin auch clean. Ich habe auch eine neue Beziehung. Ich habe 9 Monate altes Baby. Und ich habe noch Kontakt mit der Frau, aber kein Kontakt mehr. Also keinen wirklich nahen. Keinen wirklich nahen Kontakt. Was wirst du? Ich meine, das ist ja sehr schlimm. Damals, du warst, wie du es gerade geschildert hast, fest entschlossen, nach 7 Jahren Knast, das ist ja eine lange Zeit, clean zu werden, zu bleiben, einen anderen Weg einzuschlagen, und die hat dich sofort wieder reingeholt. Sofort, von heute auf morgen ging das. Wenn, Wahnsinn ist das. Wenn du das von heute so Revue passieren lässt, nochmal zurückblickst, was wirfst du dieser Frau vor? Ich kann der Frau nichts vorwerfen, ich kann nur mir was vorwerfen. Du wirst dir vor was? Dass du zu blind warst und dass ich zu blind war, um zu sehen, wie weit die Drogen einziehen können. Also ich hatte das damals nur den Sex gesehen, die Frau hat unheimlich einen guten Sex gemacht mit mir. Und ich hatte überhaupt nicht mehr gesehen, die Drogen, dass ich wieder abhängig werde. Naja, man kann ja auch, ich meine, das ist vielleicht keine wirkliche Entschuldigung, aber eine Erklärung sagen, wenn man 7 Jahre im Knast war, ist man auch froh, wenn man jemanden hat, an dem man sich halten kann, wenn man rauskommt. Ne? Ja, und wenn es dann eine Frau ist, das eine Beziehung. Ja gewesen. Dann, ja. Das war es ja gewesen, weil ich hatte nur Sex gehabt. Ich habe gedacht, nach 7 Jahren Knast nimmt ich keine Frau mehr. Die Frau hat mich sofort genommen. Ist es so, dass du dann wirklich gar keinen Hass dieser Frau gegenüber empfunden hast? Natürlich nicht. Natürlich nicht? Nein. Auch nicht, als du dann wieder im Knast warst? Nein, nein. Erst im Moment ja. Im Moment hatte ich Hassgefühle gehabt, habe gedacht, durch diese Frau bist du wieder ins Nest gekommen. Durch diese Frau, die hat sich dein Leben wieder zerstört. Durch diese Frau ist wieder alles kaputt gegangen. Aber im Nachhinein habe ich gedacht, habe ich gesehen, nein, das war nicht die Frau, das warst du. Weil du hast dich abhängig gemacht. Ich habe mich abhängig gemacht von der Frau. Heute ist alles im grünen Bereich. Ist alles im grünen Bereich. Ich bin jetzt 3 Jahre clean. Was machst du beruflich? Ich bin leider noch arbeitslos. Tut sich denn was? Hast du irgendwas in Aussicht? Ja, ich habe was in Aussicht, ja. Ich möchte nicht sagen was, weil dann wegen meinem Namen und... Ja, müssen wir aber. Naja, das ist auch völlig geil. Und du bist stolzer Vater von einem... Ich bin stolzer Vater von einem 9 Monate alten Baby. Und ich bin glücklich verheiratet mit einer Frau. Und wir beide, meine Frau und ich, wir kennen... Also wir haben immer noch Kontakt zu der Frau, die mich damals im Knast gebracht hat, und ich bin ihr nicht böse. Ja, das heißt jetzt, ja, ist schon ein ungewöhnlicher Suspekt vielleicht, wenn ich das so sage, ist vielleicht komisch, wenn ich das so sage, aber ich bin der Frau nicht böse, sondern ich bin der Frau auf eine Art sogar dankbar, weil durch ihr habe ich gelernt, erstmal mein jetziges Leben zu führen. Also Alexander, ich wünsche dir und deiner Familie, deiner jungen Familie, alles Gute und auf dass du auch einen guten Job findest. Ja, klasse, Domian. Alles Gute. Danke, ich wünsche dir und deiner Sendung auch noch alles Gute. Ich bedanke mich herzlich. Wiederhören. Tschüss. So ihr Lieben, das war's für heute. Diese Frau ist mein Ruin, hieß diese Sendung. In der Technik war Savas Pavlidis. Morgen sind wir mit einer offenen Telefon-Talkshow da. Um 1 Uhr Radio 1 live und wieder Fernsehen. Dann könnt ihr mich anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sage bye bye.